Am 21. des 7. Monats erging das Wort Jahwes durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Sprich doch zu Serubabel, dem Sohne Sealtils, dem Statthalter von Juda, und zu Josua, dem Sohne Josadaks, dem Hohenpriester, und zu dem übrigen Volke also: Wer ist noch unter euch übrig, der diesen Tempel in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr ihn jetzt? Ist nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun, fasse Mut, Serubabel. Ist der Spruch Jahwes: Fasse Mut, Josua, Sohn Josadaks, Hohepriester. Fasset Mut, alle Bürger des Landes, ist der Spruch Jahwes, und betreibt das Werk, denn ich bin mit euch, ist der Spruch Jahwes der Herrscharen, was ich mit euch bei eurem Auszug aus Ägypten vereinbart habe, und mein Geist ist in Kraft unter euch. Seid getrost. Denn so spricht Jahwe der Herrscharen: Nur noch eine kleine Frist währt es, so erschüttere ich den Himmel und die Erde, das Meer und das Trockene, ich bringe alle Völker in Erregung, dass die Kleinodien aller Völker herbeikommen sollen, und ich erfülle dieses Haus mit Herrlichkeit, spricht Jahwe der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein das Gold, ist der Spruch Jahwes der Herrscharen. Die nachmalige Herrlichkeit dieses Tempels wird größer sein als die frühere, spricht Jahwe der Herrscharen, und ich werde Heil auf diese Stätte legen, ist der Spruch Jahwes der Herrscharen. Am 24. des 9. Monats im 2. Jahre des Darius erging das Wort Jahwes durch den Propheten Haggai folgendermaßen: So spricht Jahwe der Herrscharen, erbitte dir von den Priestern Belehrung über folgenden Fall, gesetzt: Es trägt jemand im Zipfel seines Gewandes heiliges Fleisch und berührt danach mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendetwas Genießbares, wird dieses dadurch geheiligt? Da gaben die Priester zur Antwort: Nein. Haggai aber fragte weiter: Wenn jemand, der durch eine Leiche unrein geworden ist, irgendeines von diesen Dingen berührt, wird es dadurch unrein? Da gaben die Priester zur Antwort: Jawohl. Da hob Haggai an und sprach: So verhält es sich mit diesem Volk und so mit dieser Nation in meinen Augen, ist der Spruch Jahwes, so auch mit allem Tun ihrer Hände, was sie mir dort als Opfer darbringen, ist alles unrein. Nun denn, lenkt doch euer Augenmerk auf die Zeit vom heutigen Tage ab rückwärts, als man noch nicht Stein auf Stein legte am Tempel Jahwes. Wie war es mit euch bestellt? Man kam zu einem Getreidehaufen von vermeintlich 20 Scheffeln, aber es gab nur 10, man kam zur Kufe, um 50 Maß zu schöpfen, aber es gab nur 20. Ich habe euch mit Getreidebrand, Vergilbung und Hagel gestraft an aller Arbeit eurer Hände, aber eine Umkehr zu mir gab es nicht bei euch. Ist der Spruch Jahwes. Lenkt doch euer Augenmerk auf die Zeit von diesem Tage ab und weiter ab, da zum Tempel Jahwes der Grundstein gelegt ward. Lenkt euer Augenmerk darauf, ob noch die Saatfrucht im Speicher ist und ob noch der Weinstock und der Feigenbaum, die Granate und der Ölbaum nicht tragen. Von diesem Tage an werde ich segnen. Und es erging das Wort Jahwes an Haggai zum 2. Mal am 24. des gleichen Monats folgendermaßen: Sprich also zu Serubabel, dem Statthalter von Juda: Ich erschüttere den Himmel und die Erde, ich stoße die Königsthrone um und zerstöre die Macht der heidnischen Reiche. Ich stoße die Wagen um und die darauf fahren, und es sinken die Rosse zu Boden und die darauf reiten, ein jeder getroffen vom Schwerte des anderen. An jenem Tag, ist der Spruch Jahwes der Herrscharen, nehme ich dich, Serubabel, Sohn Sealtils, mein Knecht, ist der Spruch Jahwes, und setze dich einem Siegelringe gleich, denn dich habe ich auserwählt, ist der Spruch Jahwes der Herrscharen.